haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Das schwache Herz. Ich las in einer Zeitschrift, dass es wieder einmal einer Journalistin gelungen war, ein Tabu zu brechen. Ich schmiss die Zeitschrift zu den anderen Tabus in den Papierkorb und konzentrierte mich auf meinen neuen Klienten. Er war ein Mann, dem man sein Alter gut ansah. Einer jener Typen, die für jede Niederlage im Leben mindestens 3 Falten kriegen. Und der Mann musste in seinem Leben allerlei eingesteckt haben. Peter Hans ist mein Name. Ich stehe unter Verdacht. So, so. Und was haben Sie angestellt? Nichts. Ich habe selbstverständlich nichts angestellt. Man verdächtigt mich aber, meine Frau getötet zu haben. Klingt übel. Ist man die Polizei? Genau. Dieser Kommissar. Grauenhaft, sage ich Ihnen. Kein Feingefühl, keine Bildung. Dabei hatte ich noch nicht einmal richtig Gelegenheit, um meine Frau zu trauern. Ich habe sie sehr, sehr geliebt. Der Reihe nach. Wann ist Ihre Frau ermordet worden? Ermordet? Es ist überhaupt nicht sicher, dass sie ermordet wurde. Nur eine Vermutung der Polizei. Aber die haben nichts in der Hand. Spekulationen. Nur Spekulationen. Und das auf meinem Buckel. Er griff sich ans Kreuz und tat so, als sei er nahe dabei, seiner Frau in die ewigen Jagdgründe zu folgen. Ich wartete, bis er sich wieder erholt hatte von seinem Ausflug auf die Provinzbühnen des Lebens. Dann fragte ich ihn nach den oft zitierten Details. 1,66 Meter war sie, hundschlank. Mit 61 sah sie besser aus als die meisten Frauen mit 40. Sie hätte uralt werden können, wenn sie nicht dieses schwache Herz gehabt hätte. Sie starb also an Herzversagen? Tja, vor 2 Tagen. Schrecklich. Ich musste zwar immer damit rechnen, aber wenn es dann tatsächlich geschieht, ist es erschütternd. Und wieso kommt die Polizei auf die Idee, dass Sie Ihre Frau getötet haben? Haben Sie einen Schrecken eingejagt? Nein, aber offenbar hat sie die falschen Pillen genommen. Was für Pillen? Meine Frau hatte immer Medikamente bei sich. Immer dann, wenn sie ihr Herz spürte, nahm sie einige dieser Pillen. Aber offenbar hat jemand die Pillen vertauscht und meine Frau ist deshalb an einem Herzanfall gestorben. Peter Hans blieb noch eine Weile in meinem Büro und erzählte mir die Geschichte einer langen, glücklichen Ehe. Ich glaubte ihm. Denn unglückliche Ehepartner hatten meist viel mehr zu berichten als er. Offenbar gab es keinen Grund für ihn, den Tod seiner Frau herbeizuwünschen. Ich ging zur Polizei, um herauszufinden, weshalb diese auf die Idee kam, meinen Klienten zu verdächtigen. Peter Hans, ist das der Mann, der von seinem Sohn mit dem Skateboard erschlagen wurde? Nein, Peter Hans lebt noch, aber seine Frau ist tot. Hans lebt nach wechselten Pillen. Ach so, ja. Ein Verdacht, mehr nicht, Maloney. Ein Verdacht, der aber immer hartnäckiger wird. Was für ein Motiv sollte Peter Hans haben? Das wissen wir noch nicht. Aber es ist schon eine sehr seltsame Geschichte. Die Frau hatte doch einen Herzfehler. Allerdings. Und diese Medikamente waren lebenswichtig für sie. Und sie nahm sie schon seit über 4 Jahren. Da verwechselt man doch nicht plötzlich die Dinger. Vielleicht war es ein sehr heftiger Anfall. Das alles haben wir auch in Betracht gezogen. Aber das Labor hat einen Bericht geschickt, der mir sehr zu denken gibt. Ich bin ganz Ohr. Frau Peter Hans hat nicht einfach eine Herzpille mit einer Kopfschmerztablette verwechselt. Machen Sie es nicht so spannend. Was hat sie irrtümlich geschluckt? Ecstasy. Ecstasy? Was ist denn das? Eine Droge, Maloney. Eine dieser Designer-Drogen wird heute von den jungen Leuten genommen, damit sie die Musik in den Discos besser ertragen. Danach stellte er sich selber eine Frage, die ich mir bald auch stellte. Wieso hatte Frau Peter Hans diese Tabletten bei sich? LSD kannte ja unsere Generation bestens, aber Frau Peter Hans? Und dann auch noch Ecstasy? Pillen, die heute die Teenies schlucken? Ich ging in mein Büro und versuchte, meinen Klienten telefonisch zu erreichen. Als das nicht klappte, machte ich mich auf den Weg zu ihm, um mich ein wenig in der Gegend umzusehen. Na, ist Ihr Klient ausgeflogen, Maloney? Meinen Sie Peter Hans? Genau. Eine Nachbarin hat beobachtet, wie er mit einem Koffer in der Hand das Haus verlassen hat. Und das hier. Das hier ist ein Haftbefehl. Heißt das, dass Peter Hans abgehauen ist? Genau, Maloney. Weil wir ihm auf die Schliche gekommen sind. Tut mir leid, Maloney. Aber Ihr Klient braucht Sie jetzt nicht mehr. Der braucht nur noch einen guten Anwalt. Er zog von dannen und ich stand noch ein wenig belämmert vor dem Haus herum. Irgendwie hoffte ich, dass Peter Hans doch noch aus dem Haus kam. Aber er kam nicht. Der Mann, der seine Frau so sehr liebte, hatte sich jetzt erst recht verdächtig gemacht. Es machte den Anschein, als wäre ich wieder einmal einen Fall samt Klienten losgeworden. Vielleicht war das auch besser so. Ich überlegte mir, was ich mit der gewonnenen Zeit anfangen sollte, aber es fiel mir nichts Gescheites ein. Mit einem gewonnenen Fahrrad hätte ich zumindest meiner Nachbarin imponieren können, die jeden Morgen 2 Runden um den Block drehte, ehe sie von ihrem Freund mit dem Auto zur Arbeit gefahren wurde. So aber blieb mir nur ein wenig Zeit, die sich nicht einmal von den Steuern absetzen ließ. Während ich mir so meine Gedanken machte, klingelte das Telefon. Ich bin es, Peter Hans. Du meine Güte, hat man sie etwa schon geschnappt? Nein. Moment mal. Sind Sie sicher, dass Ihr Telefon nicht abgehört wird? Ach, wissen Sie, Spezialisten im Abhören von Telefonanrufen haben in der Regel von sonst nichts eine Ahnung. Das ist bei Fachidioten so üblich. Ich möchte nicht, dass man mich einlocht. Noch nicht. Ich habe da nämlich eine Spur. Muss das denn sein? Wie Sie vielleicht wissen, verlaufen die meisten Spuren im Sand. Und da, wo sich Amateure umsehen, sind die Dünen nicht weit. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich mich einfach so mir nichts, dir nichts verhaften lasse. So etwas bleibt an einem kleben. Das wird man so schnell nicht wieder los. Es gibt Schlimmeres. Schlimmeres? Man verdächtigt mich, meine Frau getötet zu haben. Trösten Sie sich damit, dass dieser Verdacht zumindest ökologisch vertretbar ist. Damit sind Sie voll im Trend. Was quasseln Sie da von Ökologie? Ich will Gerechtigkeit, Maloney. Eine gerechte Welt ist ökologisch nicht vertretbar, Herr Peter Hans. Das kann Ihnen jeder Kräutergartenkapitalist bestätigen. Denken Sie nur an die Chinesen. Wenn die alle plötzlich ihren Reis im Mikrowellenherd garen möchten, wäre unsere Welt im Eimer. Was hat denn der Verdacht gegen mich mit den chinesischen Mikrowellen zu tun? Genauso wenig wie Marktwirtschaft mit Gerechtigkeit. Nun aber zu Ihrem Hauptproblem. Sie machen sich mit jeder Stunde verdächtiger. Weshalb haben Sie mir nicht gesagt, dass Ihre Frau an einer Überdosis Drogen starb? Weil ich es einfach nicht glauben kann. Meine Frau nahm keine Drogen. Dann hat die Polizei recht und es war Mord. Und wer außer Ihnen hätte die Pillen vertauschen können? Was weiß ich. Vielleicht Ihr Arzt, Ihre Freundin Melanie oder sonst wer. Ich war es nicht, Maloney. Ich nicht. Er redete noch ein wenig weiter. Ich zündete mir eine Zigarette an und schaute aus dem Fenster. Vor dem Haus parkierte ein Lieferwagen, aus dem ein Mann einige Möbelstücke trug. Dabei ging eine Büste von Mozart in die Brüche. Die Leute standen herum und glotzten, als sei der Komponist persönlich in 1000 Stücke zersprungen. Einer rief sogar nach einem Krankenwagen. Peter Hans hatte sich am Telefon verabschiedet. Und ich machte mich auf den weiten Weg zu konkreten Ermittlungen. Frau Peter Hans wollte sich nicht mehr operieren lassen. Ihr Herz war zwar schwach, aber es hätte durchaus noch einige Jahre weiterschlagen können. Ist Ihnen als behandelnder Arzt in den letzten Wochen oder Monaten etwas Spezielles aufgefallen? Hat sich Frau Peter Hans Gemütszustand verschlechtert? Selbstmord kann man nie ganz ausschließen. Ich persönlich glaube es nicht. Im Gegenteil, Frau Peter Hans hat bei ihrer letzten Konsultation einen ausgesprochen glücklichen Eindruck gemacht. Ist Herr Peter Hans ebenfalls ein Patient von Ihnen? Herr Peter Hans? Nein. Der ist kerngesund, soweit ich das beurteilen kann. Er weigert sich nämlich, sich untersuchen zu lassen. Er hat nämlich in einem Artikel vor Jahren gelesen, dass in der Stadt mit der Anzahl der Ärzte auch immer die Anzahl Krankheitsfälle ansteigt. Er glaubt vermutlich, dass wir die Leute krank machen oder sie einfach krank schreiben. Das ist natürlich völliger Unsinn. Übrigens, wie wär's mit einem kleinen Check-up? Ich glaube, Sie atmen etwas gehemmt. Das könnte etwas mit Ihren Bronchien zu tun haben. Ich brachte meine Bronchien in Sicherheit und verließ die Arztpraxis. Ich ging wieder zurück in mein Büro und traf dort auf Melanie, die sich mir als beste Freundin der Verstorbenen vorstellte. Wir hatten keinerlei Geheimnisse. Na, dann erzählen Sie mir mal, mit welchen Männern es Frau Peterhans am liebsten getrieben hat. Männer? Meinetwegen auch Frauen. Oder Politiker, Rockmusiker, Verwaltungsratspräsidenten und andere Männer in abartigen Stellungen. Werden Sie nicht unverschämt. Die Peterhans waren sehr glücklich verheiratet. Sehr glücklich. Um mir das zu erzählen, sind Sie wohl kaum hierher gekommen. Nein. Ich habe einen Brief von Gret erhalten. Wer ist Gret? Frau Peterhans. Wenn Sie mir jetzt etwas von Seelenwanderung erzählen, stürze ich mich aus dem Fenster und komme als Altglascontainer wieder. Gret hat mir den Brief vor ihrem Tod geschrieben. Ich war einige Tage nicht zu Hause. Deshalb komme ich so spät. Es ist ein sehr ausführlicher Brief. Und sie gesteht mir darin etwas, das vielleicht heute eine ganz spezielle Bedeutung hat. Na dann zitieren Sie mal schön. Gret hatte sich verliebt und wollte sich von ihrem Mann trennen. Das war ein Hammer. Ich ging zum Fenster und überlegte mir das mit dem Altglascontainer noch einmal. Denn schließlich hatte ich mich schon ein Leben lang daran gewöhnt, von Flaschen umgeben zu sein. Während ich mir so meine Gedanken machte, hatte ich plötzlich Herrn Peterhans vor Augen. Der Mann war noch immer mein Klient. Auch wenn jetzt plötzlich sogar ein Motiv da war, das gut genug war, Peterhans tüchtig in die Mangel zu nehmen. Mein Klient schien sich mit schöner Regelmäßigkeit dann bei mir zu melden, wenn ich schon drauf und dran war, hinter seinem Namen einen dicken Haken zu machen. Auch diesmal ließ er sich nicht blicken. Er rief mich an und nannte mir eine Pension, in der er zu finden war. Ich ging hin. Ehrlich, Maloney, ich habe nicht gewusst, dass sich meine Frau verliebt hatte. Ich wüsste auch nicht, in wen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich von mir trennen wollte. Also so toll sind Sie auch wieder nicht. Wenn ich Sie mir so anschaue, erinnern Sie mich ein wenig an die nüchterne, aber weniger erfolgreiche Version von Harald Junke. Danke. Danke. Meine Frau fand diesen Kerl abscheulich und ich schaue nie fern. Sie gefallen mir, Peterhans. Alles spricht gegen Sie. Ich hatte schon in der Schule eine Vorliebe für hoffnungslose Fälle. Deshalb verstand ich mich mit den Lehrern so gut. Mal angenommen, meine Frau war tatsächlich verliebt. Vielleicht ist sie einem Heiratsschwindel auf den Leim gekrochen. Und als dieser herausfand, dass nichts zu holen war, hat er sie umgebracht. Unsinn. Heiratsschwindler prüfen zuerst, ob sie was holen können. Und abgemurkst werden nur vielversprechende Fälle. Schwindler gehen immer nach dem Motto vor, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob die Kasse klingelt, wenn die Gattin schwindet. Sie glauben also auch, dass ich es war. Ich hatte keine Lust, mich auf Glaubenssätze einzulassen. Peterhans versprach, die Pension nicht zu verlassen und ich versprach ihm, der Polizei seinen Aufenthaltsort nicht zu verraten. Als ich wieder in meinem Büro war, traf ich auf Melanie, die beste Freundin der Toten. Ich habe den Brief in aller Ruhe gelesen und ich glaube, ich habe etwas gefunden. Was denn? Den Täter? Einen Hinweis. Ich habe die Stelle auswendig gelernt. Diese Liebe ist ein Wiedersehen mit der Vergangenheit. So, als seien längst verstaubte Seiten aus dem Tagebuch mit einem neuen Datum versehen worden. Existiert ein Tagebuch? Ja. Wenn Sie wollen, kann ich es Ihnen besorgen. Es ist sehr umfangreich, etwa 30 Bände. Gret hat seit ihrer Jugend Tagebuch geführt, mit Unterbrüchen. Wir haben zusammen ein Schließfach gemietet, in das wir unsere Tagebücher gelegt haben. Ziemlich teurer Spaß. Aber irgendein Geheimnis dürfen schließlich auch ältere Frauen noch haben. Finden Sie nicht? Ich nickte und gemeinsam besuchten wir die Bank und das Schließfach. Der Bankbeamte tat so diskret, als würden wir Drogengelder begutachten. Ich blätterte in Tagebücher. Es muss eines der alten sein. Pfirsichcreme mit Rahm, Eiersoufflé à la General Gison, Ratatouille auf Indisch. Da sind ja lauter Rezepte drin. Gret war eine leidenschaftliche Köchin. Das sind aber eher Kochbücher als Tagebücher. Also viel dürfen Sie tatsächlich nicht erwarten. Gret hatte keine Affären, bis auf die eine, nach der wir suchen. Ziehen im Hüftgelenk, Sodbrennen mitten in der Nacht. Die Dinger sind ja schlimmer als die gefälschten Hitler-Tagebücher. Hier, ich hab's. Du meine Güte, das war ja noch vor Ihrer Heirat. Hier, lesen Sie. Sie gab mir ein kleines Buch, das aussah, als hätte es den Untergang der Titanic in der Reisetasche eines blinden Passagiers auf dem Zwischendeck miterlebt. Immerhin konnte ich die Schrift entziffern. Und in dem Buch stand tatsächlich ein Name. Ich ging aufs Polizeipräsidium und erzählte die Geschichte. Das ist ja noch haarsträubender als Ihr Image, Maloney. Mein Image ist besser als Ihr Ruf. Und Sie wollen ernsthaft, dass ich Sie zu diesem Mann begleite? Der Mann könnte der Täter sein. Wenn das stimmt, Maloney, dann spendiere ich Ihnen einen neuen Anzug. Danke, aber mein Alter hat noch jeden Modedesigner überlebt. Und wenn Sie mich veräppeln, Maloney, schnappe ich mir diesen Peter Hans und dann sind Sie an der Reihe. Verstanden, Maloney? Mit seinen Worten landeten auch einige Krankheitserreger und andere Scheußlichkeiten auf dem Boden des Polizeipräsidiums. Schließlich zog er sich einen Mantel über und begleitete mich. Wir landeten in einer üblen Absteige und wir fanden, was wir suchten. Sehen Sie sich ruhig in meinem Zimmer um. Ist das hier Ecstasy? Ja, die jungen Leute sind wild darauf und ich habe eine gute Connection. Aber das steht sicher alles in Ihrem Computer. Mein Lebenslauf würde drei Jerry Cotton-Hefte füllen. Und auch dann wäre noch eine Menge übrig. De Beer, ist das Ihr richtiger Name? Ja. Kannten Sie Frau Peterhans? Mhm. Haben Sie Frau Peterhans getötet? Ja. Moment mal. Gestehen Sie immer so schnell? Früher werd ich der schnelle Geert genannt. Bitte wie? Früher hat man mich den schnellen Geert genannt. Wie kam es, dass Frau Peterhans sich in Sie verliebte? Ach, über so etwas sind schon Unmengen von Büchern geschrieben worden. So etwas passiert einfach. Aber sie hat Ihnen damals den Laufpass gegeben und Peterhans geheiratet. Und ich bin auf die schiefe Bahn geraten. Dabei war ich nie dumm. Ich habe am Anfang immer nur Buchläden und Buchantiquariate überfallen. Aber mit der Zeit hatte ich genug alte Bücher. Und so knackte ich die erste Bank. Ich werd verrückt. Sie hatten tatsächlich recht, Maloney. Allerdings. Frau Peterhans hat ihr Herz ein zweites Mal gebrochen, doch sie hat sich am Ende wieder für ihren Mann entschieden. Und das haben sie ihr übel genommen. 30 Jahre war es her. Und was geschieht 30 Jahre später? Wir treffen uns wieder per Zufall und bang, alles geht wieder von vorne los. Aber sie ließ mich wieder sitzen. Genau wie damals. Vielleicht hätte ich die Kraft gehabt, noch einmal aus diesem Dreck hier herauszukommen. Na, dann ab ins schön geputzte Gefängnis. So sind die Polizisten, ständig einen flotten Spruch auf den Lippen. Unser einer könnte da glatt neidisch werden. Nächstes Jahr werde ich pensioniert. Aber was nützt mir jetzt die erste und die zweite Säule im Knast? Dem Mann war nicht mehr zu helfen. Mein Klient kam wenig später aus seinem Versteck gekrochen und widmete sich fortan der Pflege seines Gartens. De Beer erhielt wegen verschiedener Delikte sowie dem als Totschlag taxierten Verbrechen an Frau Peterhans eine relativ milde Gefängnisstrafe. Der Mann war ein körperliches Wrack, das nicht gerade als Vorzeigeobjekt für die soziale Marktwirtschaft tauglich war. Aber schließlich werden nicht nur im Schachspiel die Bauern zuerst geopfert.